Ihr seid ja ganz groß, wenn ihr euch so richtig streckt. Aber trotzdem noch nicht so groß wie ein Elefant. Vielleicht habt ihr schon mal einen Elefanten im Zoo gesehen. Aber habt ihr auch schon mal einen Elefanten beim Spazierengehen im Wald getroffen? Nein, da ist doch gar nicht genug Platz für große Elefanten. Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Rechts sind Bäume, links sind Bäume, in der Mitte Zwischenräume, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Rechts sind Bäume, links sind Bäume, in der Mitte Zwischenräume, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen.